Упражнение 15, страница 155. Der Gast. Die Gäste. Der Geburtstag. Die Geburtstage. Das Glück. Das Klavier. Die Klaviere. Die Minute. Die Minuten. Der Neffe. Die Neffen. Die Nichte. Die Nichten. Das Polen. Die Reise. Die Reisen. Die S-Bahn. Die S-Bahnen. Der Schwager. Die Schwager. Die Schwägerin. Die Schwägerinnen. Das Taxi. Die Taxis. Der Verwandte. Die Verwandten. Bleiben. Dürfen. Erzählen. Feiern. Gratulieren. Interessieren. Können. Mögen. Müssen. Danken. Schenken. Singen. Sollen. Spielen. Tanzen. Trinken. Wissen. Wollen. Wünschen. Da. Denn. Gastfreundlich. Morgen. Halb. Heute. Lange. Leider. Um 10:30. Viel Interessantes. Klavierspielen. Im Ministerium für Außenhandel. An Ort und Stelle sein. Nach Polen. Am Sonntag. Zu Tisch bitten. Viel zu tun haben. Auf sein, dein Wohl trinken.